Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Ich zeige Ihnen einige Sachen und Sie müssen machen, was ich Ihnen zeige. Ich zeige Ihnen einige Sachen und Sie müssen machen, was ich Ihnen zeige. Prenez. Nehmen Sie. Nehmen Sie. Donnez-moi les lunettes. Geben Sie mir die Brille. Geben Sie mir die Brille. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Tun Sie den Stift auf den Briefumschlag. Tun Sie den Stift auf den Briefumschlag. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Drehen Sie das Glas um und nehmen Sie die Schere. Drehen Sie das Glas um und nehmen Sie die Schere.